Abschnitt 24 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Il Equilibrista. Sonntagvormittags sitzen wir an einem der leeren Tische hinten an der Galeriebrüstung des Zuschauerraumes. Rastelli trägt einen braunen Anzug, wie ein Bürger. Nicht das rohseidene Knabenkleid mit den Pumphosen, das am Abend zur spielerischen Art seiner Kunststücke passt. Auf der Bühne proben Parterre-Akrobaten, Sachsen. Ich frage ihn aus. Er lacht italienisch, kauderwelscht deutsch, spricht englisch, wie es sich für einen in Russland geborenen Artisten schickt, der eben aus Spanien kommt, nach Rumänien fährt und dessen Frau eine Dänin ist. Auf welche Weise er seine Kunst entdeckt hat, möchte ich vor allem wissen und erwarte vielleicht zu hören, dass er einmal als Kind unbedachtsamerweise ein Tischtuch herabgezerrt hatte und nun aus Angst alles, was fiel, mit seinen Händchen und Ärmchen auffing. Teller und Tassen, Vase und Lampe, Torte und Zuckerdose. Zum Staunen der knapp vorher so erschrockenen Familie. Doch Enrico Rastelli: »Oh, ich haben müssen lernen schon als Bambino, als ein ganz kleiner Kind, you understand?« Wir seien die alte Familie von Artisti in Italia, beaucoup de générations de jongleurs. Sangue di Artisti, Sie verstehen? 120 Jahre wir schon arbeiten in die ganze Welt, grande Traditione. Meine Bisnonno, meine Vorgroßvater ist geheißen Francesco Rastelli und gehabt große Successen. Er haben gewesen in Saxonia, in die Quartiere di Guerra von Napoleone. Bei Leipzig, in Saxonia, haben er vor ihm gearbeitet. Ma Napoleone è stato vinto, ist gewerdet besiegt. Und in the same week mein Vorgroßvater haben gearbeitet vor drei andere Imperatore. Federico Guglielmo di Prussia, Francesco di Austria e Alessandro di Russia. Eine große Success, ne se pa? Grande Traditione, ne vero? Die Akrobaten auf dem Podium proben fluchend und schwitzend eine Pyramide. Immerfort fällt oder springt einer ab, sodass Rastelli und sein Ausfrager sich nur schwer verständigen. Können Sie mir noch etwas aus Ihrer Familiengeschichte erzählen? Oh no! I don't know nothing more. Sie, meine Großvater haben gehabt die Namen Raimondo Rastelli. Haben gewesen 1848, La Revolutione, Sie wissen, in Budapest, Ungaria. Und haben mussten jonglieren die Tricolore Nationale die Hungaria auf die Nase. Oh la la. Und dann haben gekommen die Austriaci und haben portato in Prigione. Einsperren, meine Großvater Raimondo. Meine Vater, Alberto Rastelli, seien auch eine Jongleur. Man sagen richtig, eine Jongleur. Ein Jongleur, Signore Rastelli. Sì, sì. Und meine Mutter seien auch ein Jongleur, Giulia Bedini. Aber Mama arbeiten nicht mehr. Meine Vater haben gewesen 45 Jahre bei Circus Pirantoni und gespielen vor Fortnite jeden Abend Soloproduktion in Konstantinopoli für Sultano Abdulhamid. Meine Vater gemachen alleine die Inventionen von meine Trücks, tutto neue Systemen, alles original, different die Systemen wie die andere Jongleuren, par exemple la Familie Schäffer, U Cara, U Cinque Valli. Haben Sie gekennen Cinque Valli? Oh, eine große Equilibrista. Haben Sie Geschwister, Herr Rastelli? No, ich bin der einen Sohn. Sind Sie verheiratet? Ja, ja. Die Signora was assistieren zu mir auf die Bühne. That's my wife. Sie seien aus Dänemark. Sie haben Kinder? Yes, I've two children. Girls. Die seien bei ihre Großpapa in Bergamo. Also sind Sie der letzte Rastelli? Oh no, zwei Cousins, Adolfo und Oreste Rastelli, was arbeiten in eine Quartetto Rastelli e Compagnia. Ich höre eine sehr gute Truppe. Sie haben es bloß gehört? Haben Sie sie denn nie gesehen? Mai, mai, niemals. Wir seien ja immer in Engagement. Sie seien jetzt in Südamerika. Einmal haben wir gearbeitet ganz nahe von sich. Meine Cousins haben sein Engagé in London und ich in Wien. Aber ich nicht Zeit gehabt zu machen, die kleine Exkursion zu sie. Oben auf der Bühne haben eben die Parterre-Gymnasten eine Pyramide gemacht, die zusammenstürzt. Zwei der Athleten fallen aufs Kreuz. Die beiden Untermänner drehen sich nicht nach ihnen um, sondern richten die Armgelenksriemen. Wann sind Sie geboren, Herr Rastelli? Und wie lange sind Sie schon beim Geschäft? In Samara, in Russland, bin ich geboren, in 1896. Wie ich war in 4 Jahre alt, ich haben müssen cominciare e lavorare, zu arbeiten mit 2 piccolo piccolo Kugeln, wie die Children spielen auf die Strada, und dann mit 3 Kirschen. Und mit 11 Jahre haben ich schon gearbeitet solo für Gage. Aber es hat Ihnen Freude gemacht? Pas du tout, in contrario. Ich nicht gerne gelernen, erst wie ich sein größer gewerdet, haben ich bekommen Freude zu machen neue Inventionen, zu lernen neue Trücks. Ich können jetzt 200 drücken und trainieren ein ganz neuer Sache. Er will nicht verraten, was es ist, damit es ihm niemand vorwegnehme. Ein anderer kann Ihnen doch nicht zuvorkommen, wende ich ein, es doch nicht schneller erlernen als Sie, der Meister. Aber Enrico belehrt mich, dass eine Idee durch schlechte Ausführung noch eher kompromittiert wird. Und er hat recht. Wir sprechen von seiner Kunst, auf die ich 3 Abende vom bezahlten Sitz fassungslos gestarrt hatte. Von seiner Kunst, die Überwindung der Schwerkraft durch Leichtigkeit, das dynamische Dementi der Statik und die Aufhebung der Physik durch die Physis, der mechanischen Gesetze durch menschliche Geschicklichkeit darstellt, und ich frage ihn, welches das schwierigste seiner Stückchen ist. Das Balancieren der 6 Teller, während der Gummiball auf seinem Nacken schaukelt, hat ihn 1 Jahr Arbeit gekostet, 8 Stunden täglich. Das Emporwirbeln der 8 Teller, Klammer auf, von denen er vorher 2 in einem Bauchladen, einen im Mund und 5 in den Händen hält, Klammer zu, beinahe 1,5 Jahre. Lange hat es auch gedauert, bevor er gelernt hat, kopfstehend mit dem linken Fuß einen schweren Stern rotieren zu lassen, auf dem rechten Fuß einen leichten Reifen zu wirbeln, mit den Händen dabei 3 Billardkugeln zu jonglieren und sich im Kreis zu drehen. Aber er vermag heute nicht mehr anzugeben, welches sein Clou ist. Was er kann, macht ihm keine Mühe mehr. Das Geheimnis der Gummibälle? Welcher Art sind sie mit Klebstoff bestrichen, dass sie springen wie gewöhnliche Spielbälle und auf dem Riss des Fußes, nein, sogar auf der Fußspitze abgestoppt werden können, um in scharfem Wurf auf seinem Kopf oder Nacken anzukommen und doch nicht abprallen, sondern liegen bleiben, allen Gesetzen vom Stoß elastischer Kugeln und allen meinen Erfahrungen als Fußballer, der fast 15-mal 52 Sonntage zwischen den Toren verbracht hat, strikte zuwider. Enrico ist beleidigt, weil ich seine Instrumente für präpariert halte. Andrea, schreit er über die Bühne, Klammer auf der wieder eine Pyramide krachend zusammenstürzt und einer der Akrobaten sich schmerzverzerrt sein blutendes Knie reibt, Klammer zu, in die Kulisse. Andrea, portami tre palle, la verde, la gialla e quella a fiori, e due bastoni, ma presto. Schon kommt Andrea herbeigerannt, mit einem grünen, einem gelben und einem geblümten Ballon und zwei weiß lackierten Rundhölzern, so wie es der Maestro bestellt hat. Und Rastelli reicht sie mir. Ich sehe, dass sie wirklich nicht gummiert oder sonst wie präpariert sind. Natürlich, er hat doch ausdrücklich bestimmt, welche der Assistent bringen sollte. Aber siehe da. Sitzen bleibend wirft der Jongleur einen Ball schräg auf seinen Kopf. Selbiger normale Ball tänzelt ein wenig und legt sich reglos hin. Enrico neigt das Haupt und der Ball rollt über den Hinterkopf auf den Hals, dessen Peripherie entlang und setzt sich gehorsam auf den Nacken, wo er weiterer Befehle harrt. »Big practice, sentiment and feeling«, sagt Rastelli. »Ich mache niemals keine Camouflage. Leute das merken. In Amerika kommen die Publikums sulla scena toccare i miei Instrumenten und stehen bei mir, quando ich machen meine Experimenten.« So erklärt er seine Kunst. Big practice, sentiment and feeling. Große Erfahrung, Gefühl und, ja, wie übertrage ich Feeling ins Deutsche, wenn ich schon Sentiment mit Gefühl übersetzt habe? Einfühlung? Kann man sich in etwas Seelenloses, in Gegenstände einfühlen? Vielleicht liegt darin die Zauberei des großen Gauklers, dass seine Instrumente ihm keine leblosen Dinge sind, sondern Geschöpfe mit Gefühlswelt, die man erforschen muss, gleich der Welt der Kinder oder der Tiere, ehe man es vermag, mit ihnen richtig zu spielen, sie zu erziehen oder sie zu dressieren. Macht es nicht wirklich den Eindruck, als fielen die Kugeln und die Teller und die Reifen nicht nach den nüchternen Gesetzen der Physik, sondern nach dem Wink des Dresseurs? Als kröchen, kletterten, hüpften, hockten sie dorthin, wohin der Lehrer wünscht. Als prallten sie von ihm nicht ab, weil sie ihn nicht fürchten. Als blieben sie bei ihm, weil sie ihn lieben. Hat für ihn nicht jeder Ball ein Eigenleben? Hat er nicht jeden der gleichartigen Gummiballons besonders bezeichnet, die der Famulus bringen sollte? Vollzieht sich hier das Wunderbare? Rastelli weiß das gewiss selbst nicht. Er nimmt eines der weißen Hölzer zwischen die Zähne, stellt auf dessen Ende den zweiten Stab im rechten Winkel auf und ohne dass er den Kopf oder auch nur das Gebiss zu bewegen scheint, beginnt das vertikale Stöckchen sich zu drehen, zu wirbeln. Eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten kreist es um seine Achse, springt in die Höhe und bildet plötzlich die Verlängerung des ersten Stabes, der noch immer zwischen den Zähnen des Meisters liegt, nur etwas aufwärts gerichtet. Ende von Abschnitt 24. Gelesen von Klaus Missfeld.